Deutschlandfunk Soundcheck. Romantiker in die Jahre gekommen, New Wave der 80er im Rückblick. So das Thema heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Elbern. Das waren die englischen Chameleons mit Nostalgia, eine Aufnahme aus dem Jahre 1983. Im Soundcheck werden wir heute nostalgisch. Wir schauen zurück in die frühen 80er, als die Musik der Zeit noch New Wave hieß und aus England entscheidende Einflüsse kamen. Ich habe mich für diese Sendung eher für die harmonischen und irgendwie romantischen Aspekte dieser Musik entschieden und das war nur eine Seite des New Wave. Zurück zu den Chameleons. Sie haben sich nach über 10 Jahren wieder zusammengetan und spielen demnächst wieder in England. Auch noch aktiv ist Gary Numan, der eine neue Generation von Bands entdeckt hat und der im letzten Jahr eine Art Renaissance erleben durfte. Hier ist er mit dem Stück, das ihn Anfang der 80er zum Superstar machte: Our Friends Electric. understand. I come out light at night. Or it's like touch at times. I don't think I mean anything to you. Many, I Nicht alle Schicksale des New Wave sind harmonisch verlaufen. Den meisten Zeitungen war es nur eine kleine Notiz wert, als sich Billy McKenzie, Sänger der gerade gehörten Associates, vor einigen Jahren umbrachte. Ganz im Gegensatz zu dem Hype, der um die Gruppe Joy Division entstand, als sich Sänger Ian Curtis Anfang der 80er erhängte. Die Restgruppe wurde zu New Order und ist es bis heute geblieben. Es gibt sogar bald etwas Neues von ihnen. New Order mit einem recht alten Song. Hier sind sie mit Temptation. New Order mit dem Song Temptation. Eine Band, die erst Jahre nach ihrer Auflösung richtige Fans hatte, war die englische Gruppe The Sound. Ihre wirklich romantischen und tief traurigen Songs wurden getragen durch die Stimme ihres Sängers Adrian Borland, dessen Solokarriere in den 90ern kein großer Erfolg beschieden war und der im letzten Jahr freiwillig aus dem Leben schied. Dementsprechend bittersüß klingt im Nachhinein diese Aufnahme von 1981 vom Album In the Lion's Mouth. Hier sind The Sound mit Skeletons. Die dürfen, wenn es um New Wave geht, wirklich nicht fehlen. Die schottischen Simple Minds mit Someone, Somewhere in Summertime. Die Simple Minds waren eine der Superbands des New Wave und haben vor einigen Jahren mit einem aktuellen Album nochmal gezeigt, dass sie immer noch gute Songs schreiben und live bestehen können. Es nie wirklich geschafft haben es die Comsat Angels aus Sheffield, die in den frühen 80ern wirklich fantastische Alben herausgebracht haben und auch nochmal in den 90ern eine Art Mini-Comeback hatten. Von ihrem 81er-Album Sleep No More das Stück Be Brave. Wäre der Film Pretty in Pink nicht gewesen, so wären die englischen Psychedelic Furs noch schneller in Vergessenheit geraten. Dieser Gruppe ging es wie vielen anderen Bands dieser Zeit. Die frühen Alben glänzten vor Experimentierfreude und Eigenständigkeit. Die späten Alben wirken heute eher flach und peinlich. Ich glaube, dass viele Gruppen, die im New Wave einen Namen hatten, Mitte der 80er zu sehr auf den kommerziellen Erfolg gesetzt haben und da versagt haben. Kein Wunder, dass sich genau diese Bands und Musiker in den 90ern wieder auf ihre raueren Anfänge besonnen haben. Der folgende Song liegt genau dazwischen. Pretty in Pink, Psychedelic Furs. There's a body in the basement. The TV's full of guns. In the room adjacent, cold water runs. The sound of the cisterns sizzling bacon or chips. Footsteps in the distance. She's working on the midnight shift. The room is getting colder. Start jumping, Jack. Throw the bluebird over her shoulder, the monkey on her back. She left your taxi fare. There's a message in her gift. You got more than she could spare. She's working on the midnight shift. Feedback screams on a twisted rift. Luxembourg by night. The cheap jack dream of the midnight shift doesn't work out right. He's got to shoot, he's got to shoot. Put his face about. It's like a long abandoned baseball boot with the tongue hanging out. The perfume of the essence rare that lingers in the lift. He's a prince among the peasants where she's working on the midnight shift. You're gonna find her stuck in the lift to the wonderland of vice. You're gonna find her on the midnight shift with feet like blocks of ice. She carried water for the mailman. She had to walk the streets. She married the door-to-door salesman who works away all week. She lived with an empty chair until the final rift. She didn't have a thing to wear. She had to work on the midnight shift. You're gonna find her frozen stiff. You think you've been hurt. You're gonna find her on the midnight shift, standing in the dirt. Stairs, bad news travels swift. sometimes you get nowhere working on a midnight shift. Meines Wissens existiert der oft totgeglaubte Poet John Cooper Clarke aus Manchester noch und hält in Kneipen immer noch oft seine oft an Comedy grenzenden Vorträge. Hier ließ er sich musikalisch unterstützen mit einigen damaligen Köpfen aus der Manchester-Szene. Verewigt ist das auf dem Album Zip Style Method aus dem Jahr 82, eine LP, die wie viele andere dieser Sendung nur noch mit viel Glück auf Flohmärkten und Secondhand-Shops zu finden ist. Kein Problem dagegen, an alte Depeche Mode-Aufnahmen zu kommen, die selbst im letzten Jahrzehnt phänomenale Erfolge feiern konnten. Hier ein Song aus den frühen 80ern, Everything Counts. Just a second more. I know I'll forget what I came here for. head was so full of things to say. But as I open my lips, all my words slip away. Nobody's Diary von Yazoo. Vince Clark, früher selbst bei Depeche Mode, gründete nach seinem Weggang mit Sängerin Alison Moyet Yazoo. Und die Best Of ist im letzten Jahr als CD erschienen. Zeitlose elektronische Popmusik, die auch heute nicht unbedingt angestoppt wird. Wie gesagt, das war Yazoo mit Nobody's Diary. Beenden möchte ich die erste Soundcheck-Stunde mit OMD, Kraftwerk-Fans der ersten Stunde, die aus diesem Sound Anfang der 80er ihre ganz eigene Popmusik entworfen haben. Hier ist ihre erste Single Electricity.